schlagen wir zu Matthäus Kapitel 5. And let's turn to Amos chapter 8. Und Amos Kapitel 8. Okay, we'll continue with the series on the Sermon on the Mount. Wir fahren fort mit der Serie über die Bergpredigt. And tonight we are in verse 6. Und heute Abend sind wir in Vers 6. It says, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied." Da heißt es, glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Father, bless these thoughts, we ask in Jesus' name. Vater, segne diese Gedanken, darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Can you remember the time you've ever been the most hungry in your life? Könnt ihr euch erinnern an den Moment, wo ihr am hungrigsten wart in eurem Leben? Having a hunger, aber einen Hunger zu haben thirst, und einen Durst. If we were not hungry and thirsty, wenn wir nicht hungrig und durstig I sind, wonder how many of us would eat. Dann frage ich mich, wie viele Leute von uns würden essen. God gave us a hunger and thirst physically, Gott gab uns Hunger und Durst, physisch gesprochen. And God has also given us a hunger and thirst spiritually. Und Gott gibt uns auch Hunger und Durst, geistlich gesprochen. And here it says, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness." Hier heißt es, glückselig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern. For they shall be satisfied. Denn sie werden gesättigt werden. This has many implications here. Und da sind viele Bedeutungen darin. First thought that comes to mind is those that hunger and thirst for God's righteousness. Der erste Gedanke ist natürlich die, die nach Gottes Gerechtigkeit hungern und dürsten. That God gives us. Die Gott uns ja schenkt. Which is definitely to be seen that way. Und das kann man sicherlich so auch sehen. At least in application. Zumindest in der Anwendung. If you look at verse 10, wenn du aber auf Vers 10 schaust, it says, "Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness." Da heißt es, glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten. If we look at the same word, wenn wir uns das gleiche Wort and anschauen how the word is used, und wie dieses Wort verwendet wird, it wouldn't make sense in verse 6, in verse 10, if we were talking about the righteousness that God gives us that no one sees. Das würde keinen Sinn machen, in Vers 10, wenn wir da von der Gerechtigkeit sprechen, die Gott uns gibt, die aber niemand sieht. Because these people are being persecuted for something that can be seen. Denn die Leute werden ja verfolgt, um einer Sache willen, die man sehen kann. So if we go back to verse 6, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness." Wenn wir zurückgehen zu Vers 6, gesegnet sind die, die nach Gerechtigkeit hungern. My second thought was the will of God in our life. Mein zweiter Gedanke war eben, dass da geht um den Willen Gottes in meinem Leben. I turned to one scholar today and that's the first thing he said. Und ich habe mir einen Schriftgelehrten angeschaut heute und das war genau das Erste, was er gesagt hat. According to the text, it's speaking about God's will in our hearts. Gemäß dieses Textes spricht es von Gottes Willen in unserem Herzen. And of course, in light of verse 3, being poor in spirit, und natürlich im Lichte von Vers 3, dass man arm im Geist ist, we can hunger and thirst for righteousness that we don't have. Wir können da hungern und dürsten nach einer Gerechtigkeit, die wir nicht haben. But if you look at verse 20, wenn du bei Vers 20 anschaust, the Lord points to a righteousness that he gives us. Da weist der Herr auf eine Gerechtigkeit hin, die er schenkt. But he doesn't explain it. Aber er erklärt es nicht. He just says, "I say to you that unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you shall not enter the kingdom of heaven." Da sagt er, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich des Himmels kommen. But he doesn't tell them how to get this righteousness. Er sagt ihnen aber dann nicht, wie man diese Gerechtigkeit empfängt. This righteousness is slowly revealed, diese Gerechtigkeit, die offenbart sich Stück für Stück, especially to the Apostle Paul, insbesondere dem Apostel Paulus, who then declares in Romans 1 that it's the righteousness that comes by faith. Der dann im Römer 1 erklärt, dass es die Gerechtigkeit ist, die wir durch Glauben empfangen. Okay, so if we look at this verse, hunger and thirst for, let's say, God's will in our lives. Wenn wir diesen Vers so erklären, hungern und dürsten nach Gottes Willen in unserem Leben. God's righteousness. Gottes Gerechtigkeit. I want to live my life in right standing with God. Ich möchte mein Leben leben mit einem richtigen Verhältnis, mit einem richtigen Verhältnis vor Gott. That's what the Amplified says. Das sagt die erweiterte Übersetzung. So if I want to be in right standing with God in my experience, wenn ich also den richtigen Standpunkt einnehmen möchte vor Gott in meiner Erfahrung, then I need to hunger and thirst for his will. Dann muss ich hungern und dürsten nach seinem Willen. Now we see this in Amos a little bit here. Und wir können das auch in Amos ein wenig sehen. In chapter 8, verse 11. In Kapitel 8, Vers 11. Behold, days are coming, declares the Lord God, when I will send a famine on the land. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da sende ich Hunger ins Land. Not a famine for bread. Nicht einen Hunger nach Brot. Or thirst for water. Und nicht einen Durst nach Wasser. But rather for hearing the words of the Lord. Sondern danach die Worte des Herrn zu hören. It's nice, isn't it? Ist das nicht schön? A famine for hearing the word of the Lord. Ein Hunger, das Wort Gottes zu hören. In light of tonight that we're praying. Im Lichte von heute Abend unseres Gebetes auch. The most important thing in prayer is that we have a need. Das Wichtigste im Gebet ist, dass wir wirklich eine Not ausdrücken. We don't sense a need, we don't pray. Wenn wir keine Not spüren, dann beten wir ja gar nicht. Why would we ask for something that we don't need? Warum sollten wir etwas bitten, was wir gar nicht brauchen? And the greatest way to sense our need is to seek the will of God. Und die größte Möglichkeit, unsere Not auch zu spüren, ist, den Willen Gottes zu suchen. And to hunger and thirst. Zu hungern und zu dürsten. Not just to say, well, yeah, Lord, it would be nice to know your will. Nicht nur zu sagen, na ja, Herr, das wäre nett, deinen Willen zu kennen, ja. But that's too flippant or too. Das ist zu wankelmütig. Lax. Das ist zu relaxed. God wants us to hunger. Gott möchte, dass wir hungern. To thirst. Dass wir dürsten. Lord, I have one life. Herr, ich habe ein Leben. And Moses said in Psalm 90, verse 12. Und Moses sagte in Psalm 90, Vers 12. Teach me, Lord, to number my days. Lehre mich, meine Tage zu zählen. That I might present to you a heart of wisdom. Auf dass ich dir ein Herz der Weisheit darbieten kann. I have one life. Ich habe ein Leben. And I don't want to miss it. Und ich möchte es nicht verpassen. I don't want to make a mistake. I don't want to presume. Ich möchte keine Fehler machen. Ich möchte nicht anmaßen handeln. So I hunger. So hungere ich. For your will. Nach deinem Willen. I hunger to be in a right relationship with you. Mein Hunger danach, in der richtigen Beziehung mit dir zu stehen. All that includes, und mit all dem, was das einschließt. If I've done something wrong, wenn ich etwas verkehrt gemacht Lord, habe. I hunger to be in a right relationship with you. Dann hungere ich danach, wieder die richtige Beziehung mit dir zu haben. If I haven't done anything wrong, wenn ich nichts verkehrt gemacht then, Lord, habe. I want to know, Herr, ich möchte wissen. What your will is. Was ist dein Wille? I hunger for it. Ich habe einen Hunger danach. I want to know why you created me. Ich möchte wissen, wozu du mich geschaffen hast. I want to know how you want to use me. Und wie du mich verwenden möchtest. And so that brings us to his word. Und das bringt uns hin zu seinem Wort. So that we hunger and thirst. So dass wir hungern und dürsten. Because how can we know what to pray for? Denn wie könnten wir wissen, wofür wir beten sollen? Unless we have the right information. Es sei denn, dass wir die richtige Information besitzen. Now, if you look at Acts chapter 12. Wenn ihr einmal hinschlagt zur Apostelgeschichte 12, da gibt es eine interessante, fast seltsame Geschichte hier. Well, it doesn't start out funny, it starts out sad. Also eigentlich beginnt es eher traurig, nicht lustig. In Acts chapter 12, James is beheaded. In Apostelgeschichte 12 wird Jakobus enthauptet. I think so, right? He's killed with a sword. Er wird mit dem Schwert enthauptet. And then Herod is so. The Jews are so happy that Herod decides that he will kill Peter also. Und die Juden freuen sich so sehr darüber, dass der Herodes sich entschieden hat, den Petrus auch umzubringen. So they put Peter in prison. So bringen sie Petrus ins Gefängnis. And in verse 4 he had seized him, he put him in prison, 4 squads of soldiers to guard him. Und er hat ihn ins Gefängnis gesetzt. Und 4 Abteilungen von Soldaten bewachen ihn. Intending after the Passover to bring him out before the people. Und er beabsichtigt nach dem Passia, ihn vor dem Volk vorzuführen. So Peter was kept in the prison, but prayer for him was being made fervently by the church to God. Entschuldigung. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn vor Gott. Prayer for him. Gebet für ihn, was being fervently made by the church, geschah als anhaltendes Gebet to God. Für ihn zu Gott. And on the very night when Herod was about to bring him forward, als aber Herodes ihn vorführen wollte, Peter was sleeping. Schlief Petrus. Now, anyone ever have a sleepless night because something's bothering you? Hat jemand schon mal eine schlaflose Nacht gehabt, weil dich etwas bekümmert hat? Do you think you could sleep on the night before? I mean, when they're going to put you to death. Denkst du, dass du schlafen könntest an dem Abend vor deiner Hinrichtung? And maybe Peter didn't know it, but vielleicht hat es Petrus nicht gewusst. Maybe he did. Vielleicht wusste es aber doch. In any case, he was sleeping. Also wie auch immer, er schlief. He was sleeping so well. Er hat so gut schlafen können. That he was sleeping between two soldiers. Er schlief zwischen zwei Soldaten. Bound with chains. Und er war in Ketten gebunden. And guards in the front of the door were watching over the prison. Und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. But the church is praying to God fervently. Aber die Gemeinde, sie betet zu Gott mit einem Feuer. And behold, an angel of the Lord suddenly appeared. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da. And the light shone in the cell. Und ein Licht leuchtete im Kerker. And Peter still didn't wake up. Und Petrus, der wachte noch nicht auf. Right? He was so sound asleep, even with the shining angel. Also er hat so gesunden Schlaf gehabt, selbst dass dieser scheinende Engel nicht aufweckte. That the angel, it says, he struck Peter's side. Er schlug seine Seite and roused him, und weckte ihn auf, saying, "Get up quickly!" Und sagte, steh auf, schnell. And his chains fell off his hands. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. And the angel said to him, "Gird yourself and put on your sandals." Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter. And he did so, and he and said to him, "Wrap your cloak around you and follow me." Er aber tat es und er spricht zu ihm, wirf dein Obergewand und folge mir. In verse 9 he thought he was dreaming. Und Vers 9 denkt er träumt. In verse 10, in Vers 10, he realized it wasn't a dream. Erkennt, dass es kein Traum ist. And in verse 10 the door opens by itself. Und die Tür öffnet sich von selbst. And verse 11, when Peter came to himself, he said, "Now I know for sure that the Lord has sent his angel and rescued me." Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, "Nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt hat, mich gerettet hat." Verse 12, when he realized this, he went to the house of Mary, the mother of John, who was also called Mark, where many were gathered together and were praying. Und als er das erkannte, kam er in das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, so viele versammelt waren und beteten. And when he knocked at the door of the gate, a servant girl named Rhoda came to answer. Als er aber an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rhoda herbei, um zu öffnen. And when she recognized Peter's voice, because of her joy, she did not open the gate. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. So Peter's like, he's trying to knock quietly, you know. He's got the hood on, you know. Petrus, er hat sich vermummt, versucht, hello, ganz vorsichtig zu klopfen. Hello. Hey, hallo. Who is it? Wer ist da? It's Peter. Es ist Petrus. Man. Quick. Hey, öffnen schnell. She runs away. Sie läuft einfach weg. Hey. Hey. Hey, hey. Hey, get back here. Hey, komm zurück. And he's just hanging out there on the street thinking, I can't believe it. Und er hängt auf der Straße und denkt, bitte, das ist unglaublich hier. And when she recognized Peter's voice, blah, blah, blah, verse 15, she went and she told the others. Ja, sie sagt es den anderen. And they said to her, "You are out of your mind." Du bist von Sinnen, sagten sie. But she kept insisting that it was so. Sie aber beteuerte, dass es so sei. And they kept saying, sie aber sprachen, "It is his angel." Es ist sein Engel. But Peter continued knocking. Petrus aber fuhr vor zu klopfen. Somebody, I can't believe this. Ich kann das nicht glauben. I just got delivered from a prison and I can't get into the house. Aus dem Gefängnis freigesetzt, aber ich kann in das Haus nicht rein. Unglaublich. And they opened the door and they saw him and were amazed. Und sie öffneten die Tür, sahen ihn und waren außer sich. And motioning to them with his hand to keep silent, he explained the whole thing. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und er erzählte ihnen alles. It's interesting that Peter, he was very at peace. Es ist interessant, Petrus hatte so einen Frieden. Could it have been because he knew the Lord had already told him how he was going to die? Könnte es sein, dass es deswegen war, weil der Herr ihm ja bereits gesagt hatte, wie er sterben würde? In Johannes 21. Where the Lord indicated Peter, when you are older, wo der Herr den Petrus angedeutet hatte. Another will gird you and take you where you would normally not go. Wenn du älter bist, wird ein anderer dich gürten und du wirst dahin gehen, wo du normalerweise nicht hingehen würdest. So if the Lord said it, wenn der Herr das gesagt hat, who can stop it? Wer kann das stoppen? He didn't say that to James, so er hat das nicht zu Jakobus gesagt. James died. Jakobus starb. In the will of God, probably. Auch in dem Willen Gottes sehr wahrscheinlich. But Peter is there. He has a promise to himself from the Lord. Aber Petrus ist dort und er hat eine Verheißung von dem Herrn. And he's sleeping soundly. Und er schläft da ganz ruhig. And for us to hunger and thirst. Und für uns zu hungern und dürsten. For the things that we don't know. Nach den Dingen, die wir noch nicht wissen. Like tonight we're going to pray for China. Heute Abend werden wir für China beten. And we have to hunger for these things. God, wir müssen einen Hunger haben nach diesen Dingen. What do you want us to know that we don't know? Herr, was möchtest du, was wir wissen sollen, was wir noch nicht wissen? I don't want us to just stay in what I realize. Ich möchte nicht da einfach bleiben in dem, was ich da jetzt so erkennen kann. I want to hunger and thirst. Ich möchte da hungern und dürsten. For His will that is not that I'm not aware of. Nach seinem Willen, der mir aber noch nicht bewusst ist. Lord, what could it be when I stand before you? Wie würde das sein, wenn ich dann vor dir stehe, Herr? I want to have completed my course. Und ich möchte dann meinen Lauf abgeschlossen haben. I want to have lived the way you wanted me to live. Ich möchte so gelebt haben, wie du es wolltest. In my behavior. In meinem Verhalten. In my convictions. In meinen Überzeugungen. Please give me this hunger. Bitte gib mir diesen Hunger. That's in Psalm 42. Psalm 42. It says the psalmist said, I pant. Da heißt es, ich lechze. I pant after God. I'll just read it to you. Ich lechze nach Gott. 42. Psalm 42. As the deer pants for the water brooks. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen. So my soul pants for thee, O God. So lechzt meine Seele nach dir, my O Gott. My soul thirsts for God. Meine Seele dürstet nach Gott. My soul thirsts for God. Meine Seele dürstet nach Gott. And when we have this thirst, we have to be careful not to put something else in there that would satisfy it. Wenn wir diesen Durst dann entdecken, müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht etwas anderes da hineingeben, um das zufriedenzustellen. You know, they say a lot of times when you eat, actually you're only thirsty. Oftmals sagt man, wenn man isst, dann ist eigentlich das nur eine Ursache darin, dass man durstig ist. And many times when we have a headache, oftmals, wenn wir Kopfschmerzen haben, take an aspirin, nehmen wir Aspirin. But it wasn't the aspirin that took away the headache. Aber es war nicht das Aspirin, was die Kopfschmerzen nahm. It was the glass of water that we drank with it. Nein, es war das Glas Wasser, was wir damit auch getrunken haben. Because we were just thirsty. Weil wir so durstig waren. But when we're thirsty, we eat a chocolate. We don't even realize it. We're just thirsty. Oftmals, wenn wir da durstig sind, dann essen wir einfach Schokolade und wir erkennen nicht, dass wir durstig sind. And so the soul thirsts for God. Und die Seele, sie dürstet nach Gott. And God reveals Himself. Und Gott offenbart sich selbst. And I can't emphasize enough. Und ich kann das nicht genug betonen. How every single day. Wie jeder einzelne Tag. God is waiting to speak to us. Wie Gott jeden einzelnen Tag darauf wartet, dass er zu uns sprechen kann. Don't let your Bibles have dust. Lasst eure Bibel nicht anstauben. I was on the way here yesterday. Gestern Abend war ich auf dem Weg in die Gemeinde. Morning, and früh. I came to a red light. Ich kam an ein Haltlicht, I looked at, I said, is there a Bible in my glove compartment? Ich habe mir gedacht, im Handschuhfach, ist da eine Bibel drin? Sure enough, there it was. Und sicher, da war sie. A little Bible. Eine kleine Bibel. And I opened it up and I had a time with God at that red light. Und ich habe sie aufgeschlagen und ich habe eine wunderbare Zeit mit Gott gehabt. Really? Bei dieser roten Ampel. Like, I began to weep. Ich habe angefangen, I was Tränen so zu bekommen. Blessed by God. Ich war so gesegnet von Gott. And God is just waiting to und bless us. Gott wartet nur darauf, uns zu segnen. And this hunger and thirst for the living God, dieser Hunger und Durst nach dem lebendigen Gott, who is waiting there, der auf uns wartet. Hebrews 4:12, his word is living. Am Hebräer 4:12, sein Wort, das lebt. It's quick and alive and powerful. Es ist lebendig und mächtig. And he's waiting to speak to us. Und er wartet nur darauf, zu uns zu sprechen. And when he speaks to us, und wenn er zu uns spricht, and begins to reveal things to us in und anfängt, Dinge uns zu offenbaren aus seinem Wort, this energizes our prayer life. Dann wird daraus unser Gebetsleben neue Energie bekommen. Well, do we have the same power that church had to do miracles like that? Haben wir die gleiche Kraft wie diese Gemeinde damals, um solche Wunder zu bewirken? The church met and prayed. Die Gemeinde traf sich und betete. And God did miracles beyond what they even believed. Und Gott tat Wunder weit über das hinaus, was sie glaubten. I mean, God answered the prayer and they didn't even believe it. Gott antwortet das Gebet und sie haben es nicht einmal geglaubt. Oh God, release Peter, release Peter. Oh bitte, lass den Petrus wieder frei. Release him, please, Jesus. And mach ihn wieder frei. Amen. Jesus. Praise the Lord Jesus. Yes, Father in heaven. Herr. Ja, Herr. Fervently praying. Und sie haben gebetet und gebetet und gebetet. Somebody want to get that? Plötzlich ein Knopf. I'll get it. Mag mal jemand rangehen? Who is that? Wer ist da? Peter. Petrus. Wow! Wow! It's Peter, he's here! Es ist Petrus, er ist da! Are you crazy? Bist du verrückt? He can't be there, we're praying for him, he's in prison. Der kann nicht hier sein, wir beten ja für ihn, er ist im Gefängnis. Interesting. Ist nicht interessant? So it's amazing how God heard their prayer. Es ist erstaunlich, wie Gott ihr Gebet gehört hat. Of unbelief in it, obwohl da ein gewisser Grad an Unglauben drin war. And that's comforting. Ah, das ist ein Trost. So, blessed are they. Gesegnet sind sie. And thirst. Die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Lord Jesus, we thank you tonight. Herr Jesus, wir danken dir heute Abend for your gift of righteousness, für deine Gabe der Gerechtigkeit, that we have, die wir haben. And don't have to hunger and thirst for anymore. Und wir brauchen danach nicht mehr hungern und dürsten. But there are many in this world who don't know you. Aber es gibt viele in dieser Welt, die kennen dich nicht. And are living without hope. Und sie leben ohne Hoffnung. And Father, we pray for them. Und Vater, wir bitten für sie, that the word, the good news, die gute Nachricht, dein Wort, of your gift of righteousness, die gute Nachricht von deinem Geschenk der Gerechtigkeit, go to every corner of the world, Lord. Dass diese Nachricht sich in allen Winkeln der Welt verbreitet. And Father, for us tonight, und für uns heute Abend, Vater, help us to recognize, hilf uns, dass wir anerkennen, that hunger, dass wir diesen Hunger anerkennen, that thirst, und diesen Durst, and not to put something else there. Und dass wir nicht etwas anderes da hineinfüllen. Not to eat something else. Noch nichts anderes essen. Not to fill the void. Und nicht diese Leere einfach füllen. With something other than you. Mit etwas anderem als dich. And let us, Lord, have this conviction that blessed are we when we hunger. Und lass uns diese Überzeugung haben, dass wir gesegnet sind, wenn wir hungern. Because we will be satisfied. Denn wir werden gesättigt werden. And blessed are we when we thirst. Und gesegnet werden wir auch sein, wenn wir dürsten. Because you'll be waiting there to satisfy us. Denn du wartest nur darauf, uns zu füllen. Bless these thoughts through our hearts in Jesus' name. Segne diese Gedanken in unsere Herzen. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.